Gabelbissen, der Podcast von Twieses Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zu Folge 30 von Gabelbissen. In der heutigen Folge möchte ich mal über eine Speise, eine Delikatesse oder ein Gebäck, über etwas sprechen, was von vielen meiner Meinung nach ein bisschen verkannt wird und so ja ein bisschen in die Ecke geschoben wird, weil ist ja eh nur ein Semmel. Ja, in der heutigen Folge möchte ich mal über die Kaisersemmel reden. Ich meine, wie gesagt, viele sagen, ist eh nur ein billiges Semmel, aber die Kaisersemmel war bis vor einigen Jahren, also einigen jetzt nicht 10 Jahre, schon ein bisschen länger her, historisch gesehen ist es nur einige Jahre, eigentlich eine Luxusspeise. Wieso und warum? Später dann mehr. Schauen wir mal, was genau ist eigentlich eine Semmel und wann kann man eigentlich von einer Kaisersemmel sprechen? Grundlegend ist einmal, eine Kaisersemmel muss ein rundes Gebäck sein. Man spricht übrigens auch von einem Mund- oder Handgebäck. Charakteristisch ist auch, dass ein Kaisersemmel immer resch oder rösch sein muss. Das heißt, wenn ich reinbeiße, wenn ich das durchbreche, entsteht dieses typische Knuspern, Knacken. Das ist ganz typisch für die Kaisersemmel. Und gerade die hat sehr viel davon. Und zwar liegt das daran, weil sie 5 Einschnitte auf der Oberseite hat. Die sind auch ganz wichtig. Eine Kaisersemmel muss immer 5 Einschnitte haben. Das bringt dann nämlich mehr Kruste und dadurch wird das Ganze dann beim Reinbeißen einfach viel knuspriger, als wenn ich eine glatte Oberfläche habe. Wie man es zum Beispiel jetzt von so einem Hamburger-Weckerl kennen. Und auch beim Gewicht gibt es eine Vorschreibung. Und zwar muss eine Kaisersemmel fertig gebacken mindestens 46 Gramm aufweisen. Das entspricht bei einem Roteig so circa 56 Gramm. Natürlich nach oben gibt es keine Grenze. Wenn jetzt einer meint, ja, ich will ja Kaisersemmel mit 1 Kilo backen, ja, warum nicht? Man ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber streng gesehen wäre es möglich. Idealerweise wäre es nicht, weil dann sprechen wir eigentlich nicht mehr von Mundgebäck, weil ein Semmel mit 1 Kilo essen, ja, ist vielleicht ein bisschen gar viel. Ja, und es gibt übrigens noch eine verfeinertere Variante der, ich sage mal jetzt, originären Kaisersemmel, und zwar die Wiener Kaisersemmel. Wiener Kaisersemmel wird übrigens auch Handsemmel genannt und die darf wirklich nur mit der Hand gemacht werden. Traditionell wird hier übrigens wirklich alles mit der Hand gemacht. Vom Teigkneten bis zum Formen. Alles per Hand. Ihr könnt euch vorstellen, das ist ein mordsaufwendiger Prozess, weil so den Gärmteig in großen Mengen kneten mit den Händen, das erfordert schon sehr, sehr viel Kraft. Man sagt, circa seit dem 19. Jahrhundert wurde ja die Rührmaschine erfunden. Ja, man darf sie eigentlich nehmen, aber die wirklich traditionell gemachten wird generell mit der Hand auch der Teig gemacht. Was aber immer sein muss, man formt die Semmel mit der Hand. Und das ist eigentlich ein relativ aufwendiger Prozess. Die einzelnen Teile der Semmel nehmen wir übrigens Laugen. Man nicht zu verwechseln mit der Lauge, die wir jetzt von der Chemie her kennen, hat mit dem nichts zu tun. So, und wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich versuche es mal zu erklären. Und zwar hat man zunächst mal eine Teigkugel und die wird mit der Hand niedergedrückt, sodass ich eine Teigfläche habe, zu vergleichen jetzt von der Form her, so circa mit einer kleinen Pizza, also wirklich einer ganz kleinen Pizza. Bei diesem Teigrolling lege ich dann in die Mitte meinen Daumen und der muss dort bis zum Schluss verweilen. Und dann nehme ich die restlichen Finger und mit dem ziehe ich vom Rand den ersten Teiglappen rein und forme somit die erste Lauge. Mit der anderen Hand drücke ich anschließend den Teig nieder. Und so gehe ich dann weiter, bis ich alle 5 Teile der Semmel mehr oder weniger gefertigt habe. Und beim letzten ziehe ich natürlich dann den Daumen raus, weil wäre beim Backen vielleicht ein bisschen gar heiß. Und dann, wenn ich das gemacht habe, nehme ich beide Finger und zwicke es nochmal schön zusammen, damit das schön verschlossen wird. Wem das Ganze jetzt ein bisschen zu kompliziert war, ich habe euch im aktuellen Beitrag ein Video von einem Bäcker verlinkt. Der zeigt wirklich wunderbar vor, wie man eine Hahnsemmel macht. Und damit das Ganze leichter geht, noch kurz, wird der Teigrolling, bevor man zu formen beginnt, mit hellen Roggenmehl bestäubt. Das soll dem Ganzen dann helfen, dass man das besser formen kann, dass der Teig nicht auf den Händen kleben bleibt. Man, ihr könnt euch jetzt vorstellen, bei Handarbeit ist es natürlich jetzt nicht so förmig, so perfekt unter Anführungszeichen, wie man es von einer maschinell gefertigten Semmel kennt, aber dafür sind Handsemmeln geschmacklich viel, viel besser als die billigen Industrie- oder maschinell gefertigten Semmeln. Es gab übrigens auch ein Problem mit den Semmeln. Und zwar sind die mit der Zeit, ist aber jetzt schon lange her, immer kleiner geworden. Aber der Preis ist gleich geblieben. Und so kam es dann zur Tradition, also zur Strafe des Bäckerschupfens. Bäckerschupfen, kurz zur Erklärung, da wurde der Bäcker, der eben viel zu kleine Semmeln gemacht hat, in einen Käfig gesperrt. Ja, und mit dem Käfig wurde er dann ins Wasser oder in Abfall rein und rausgetaucht. Und das Ganze ein paar Mal. Und während das gemacht wurde, hat die Bevölkerung den Bäcker beschimpft und teilweise auch mit Steinen beworfen. Also das könnt ihr euch vorstellen, das war eine ganz schöne Strafe und ich glaube, das hat sich jeder Bäcker dann gemerkt und hat die Semmeln wieder normal groß gemacht. Und die Wiener Kaisersemmel oder generell die Kaisersemmel findet man eigentlich in Österreich in vielen Gerichten mit bei vielen Sachen. Ganz klassisch findet man sie zum Beispiel mal beim Wiener Frühstück. Beim Wiener Frühstück spricht man von einer Semmel mit Butter, Marmelade und Kaffee. Das wäre das einfache Wiener Frühstück. Beim erweiterten Jahr findet man dann auch ein Ei dazu und dann noch ein paar andere Sachen wie gebratenen Speck. Aber das klassische Wiener Frühstück, Semmel, Butter und Marmelade mit Kaffee. Wer jetzt nicht so ein Kaffee-Fan ist, bekommt in den Kaffeehäusern oder den Lokalen in Österreich aber auch Tee oder Kakao, ist natürlich kein Problem. Weiters wird die Semmel auch gerne für einen Semmelschmarrn verwendet. Natürlich für Semmelknödel, für Serviettenknödel, aber auch beim Wiener Schnitzel findet sie ihre Verwendung, nämlich in der Panade. Da wird die Kaisersemmel gemahlen, somit hat man das Paniermehl oder auch die Semmelbrösel und da wird das Wiener Schnitzel dann herausgebacken. Ja, aber auch im Fastfood findet die Kaisersemmel ihre Verwendung und zwar ganz klassisch bei einem Extrawurstsemmel oder auch, wenn es moderner ist, mit einem Schnitzelsemmel oder vielleicht auch mit einem Kotelettsemmel. Und natürlich, wo darf die Kaisersemmel auch nicht fehlen? Beim Würstelstand. Da kann man sich zu seinen Frankfurtern, zum Käsekreiner etc. anstelle des Brots auch eine Kaisersemmel dazu nehmen. Also ihr seht, mit der Kaisersemmel kann ich sowohl süße Sachen essen, als auch bekannte Sachen. Ich habe sie im Fastfood, ich habe sie im, unter Anführungszeichen, Slowfood. Kaisersemmel ist eigentlich überall vertreten. So, nur wie kam es jetzt eigentlich zu der Semmel? Und vor allem, woher kommt der Name Semmel? Das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Das uns heute bekannte Wort Semmel stammt vom lateinischen Simila. Dieses Wort wiederum stammt vom assyrischen Samido und das bedeutet nichts anderes als Weizenmehl. Und man hat mehr oder weniger den Namen einer Zutat auf das Gebäck übertragen. Das war eigentlich damals bei vielen Sachen durchaus üblich, dass man das so gemacht hat. Und somit heißt eigentlich Semmel nichts anderes als weißes Brot. Und die Semmel gibt es eigentlich auch schon ganz, ganz lange. Und zwar, erste Nachweise von Semmeln gab es bereits 900 vor Christus. Und zwar hat man in einem Schweizer Museum über Jahre ein verkohltes Stück Teig oder eigentlich eine Semmel liegen gehabt. Die hat man immer missachtet, weil ja, irgendwann kam dann ein Forscher, hat sich das genauer angesehen und hat das analysiert und ist euch zu der Meinung gekommen, das muss quasi die Urform der Semmel sein. Ich meine, okay, man hat sie nicht verkohlt gegessen, weil man sie im Backrohr vergessen hat oder an der Feuerstelle damals. Man vermutet, dass dieses Stück Teig den Göttern mehr oder weniger geopfert wurde. Ja, und im 13. Jahrhundert dann, kann man sagen, war die Semmel bereits bekannt, denn da findet man sie in unterschiedlichen Aufzeichnungen. Und es wurde damals zum Beispiel schon zwischen Brot, der Semmel und dem Wagen Luxusgebäck unterschieden. Und ab dem Jahre 1772 war es den bürgerlichen Bäckern übrigens erlaubt, dass man die Semmel backen durfte. Und es entstanden wirklich viele Variationen. Unter anderem die jetzt ganz berühmte Handsemmel oder auch die nicht so minder bekannte Langsemmel und noch etliche andere Varianten. Und ich habe es euch vorher erwähnt, die Semmel war ja früher ein Luxusartikel und zwar bis ins frühe 20. Jahrhundert. Und das war deswegen ein Luxusartikel, weil, ich habe es euch ja vorher schon gesagt, die Handsemmel, die Fertigung ist sehr, sehr aufwendig. Ja, viel Arbeit treibt natürlich den Preis in die Höhe und da konnte man sich das einfach nicht leisten. Und so war diese Handsemmel wirklich eine Luxusspeise, die man nur zu speziellen Anlässen verzehrt hat. Und es war zum Beispiel damals eine wirklich ganz, ganz noble Geste, wenn man jemand eine Semmel geschenkt hat. Man heutzutage unvorstellbar, wenn ich jetzt im Supermarkt eine Semmel um ein paar Cent kaufe, denn wenn ich die im 10er-Pack kaufe, gibt es eigentlich schon wirklich sehr, sehr billig. Und ich schenke die wem, der wird sich das gegenüber denken, was will der von mir mit einer Semmel? Damals war das ganz, ganz was Tolles. Heutzutage für uns niemand mehr vorstellbar, kann ich verstehen. Ja, und eigentlich ab dem Zeitpunkt war dann die Semmel ein fester Bestandteil und ist heute eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und das gibt es ja auch in allen Variationen. Im preiswerten 10er-Pack bis noch immer zu eher teureren Handsemmel. Geschmacklich natürlich Welten dazwischen. Die Semmel findet man übrigens auch in vielen Brauchtümern. Und vor allem in Oberösterreich. Da gibt es die sogenannte Hochzeitssemmel oder auch Paarsemmel. Die letztere, die genannte, besteht aus zwei kleineren Semmeln, die man zusammengebacken hat. Das sind jetzt nicht nur ganz normale Hahnsemmeln wie die Kaisersemmel oder die Wiener Kaisersemmel, sondern die werden auch noch bestreut. Und zwar mit Anis, Kümmel oder Fenchel. Und da war es früher Brauch, oder ist es noch immer Brauch, dass man das traditionell am Vorabend beim Wirten bestellt hat und am nächsten Tag wurden dann eben diese Hochzeitssemmeln an die Gäste ausgegeben. In La Kirchen gibt es übrigens auch einen Brauch und zwar bekommen hier die männlichen Hochzeitsgäste als quasi Gastgeschenk eine Semmel und die Frauen bekommen ein Kipferl. Die Hochzeitssemmel kennt man übrigens auch in den Bundesländern Salzburg und Tirol. Also da wird auch durchaus eine spezielle große Semmel zur Hochzeit serviert. Ja, ich habe immer wieder Kaisersemmel gesagt. Und ihr wisst ja, solche Namen haben immer eine Bedeutung, kommen irgendwo her. Wie schaut es da bei der aus? Tja, eindeutig kann man es hier wieder mal nicht sagen. Es gibt mehr oder weniger, würde ich sagen, drei große Theorien, wo der Name Kaisersemmel denn eigentlich herstammt. Eine davon wäre, es gab angeblich mal einen Wiener Bäcker Kaiser und der soll eben diese spezielle Form der Semmel im Jahr 1750 erfunden haben. Und zwar soll er eben entdeckt haben, wenn er da 5 Einschnitte reinmacht, wird das Ganze ja viel knuspriger beim Backen und kommt viel besser an bei den Leuten. Ja, klingt durchaus plausibel, muss ich sagen. Eine weitere Theorie wäre, im 18. Jahrhundert war das Backen der Semmel gesetzlich extrem streng geregelt. Es wurde der Preis fix definiert vom Kaiser und auch das Gewicht. Und jetzt gab es aber ein Problem. Aufgrund von Missernten etc. sind die Rohstoffpreise immer mehr gestiegen. Ja, und so ist eine Delegation der Bäckerinnung zu Kaiser Joseph II. Gefahren. Und der war bei einer Präsentation so extrem beeindruckt von der Backkunst seiner Bäcker im Land, dass er aufgrund dessen das Gesetz gestrichen hat und den Bäckern war es erlaubt, die Preise wieder selbst zu bestimmen. Und so konnte man auch kostendeckend bzw. gewinnbringend wieder Semmeln backen. Ja, und als Dank dem Kaiser gegenüber hat man das Gebäck dann eben Kaisersemmel genannt. Klingt ja recht nett, könnte plausibel sein, ja. Da soll man sich selbst einen Reim drauf machen, ob das jetzt wirklich so stimmt. Definitiv sagen kann man es nicht mehr. Und eine dritte Theorie gibt es dann auch noch. Und zwar geht die dann auf Kaiser Franz Josef I. zurück. Und zwar war es damals üblich, zu seiner Regierungszeit, dass man Speisen, wenn man sie quasi veredeln wollte, das Wort Kaiser voranstellte. Und so soll es eben auch bei der Semmel gewesen sein. Wobei, das Kaiser hat jetzt nichts mit Kaiser Franz Josef direkt zu tun. Und zwar soll das angeblich wieder vom Lateinischen kommen. Und zwar von alla casa, was im Endeffekt nichts anderes bedeutet als nach Art des Hauses. Welche der drei Geschichten nun stimmt? Tja, die ehemaligen Kaiser werden es vielleicht wissen, wir wissen es leider nicht, man kann es einfach historisch nicht mehr sagen, wo der Name Kaisersemmel denn jetzt wirklich herkommt. Meiner Meinung nach klingen, wie gesagt, alle drei Geschichten plausibel. Nehmt einfach die, die euch am besten gefällt. Ich würde sagen, genug der grauen Theorie. Wir haben jetzt wirklich sehr viel über eine, unter Anführungszeichen, Semmel erfahren. Ich hätte mir vor den Recherchen selbst nicht gedacht, dass es eigentlich so ein geschichtsträchtiges Backwerk ist. Ich würde sagen, kommen wir mal zum Rezept der heutigen Folge. Und zwar habe ich mir gedacht, anstelle eines Rezepts, wie man eine Semmel selber backen kann, stelle ich euch lieber ein Gericht vor. Und zwar den Semmelschmarrn. Und da stelle ich euch nicht irgendeinen Semmelschmarrn vor, sondern einen, den Marille bei mir im Blog publiziert hat, und zwar den Semmelschmarrn nach Marilles Art. Für so circa 4 Portionen benötigen wir 5 Kaisersemmeln. Das ist natürlich jetzt euch überlassen, ob ihr eine Handsemmel oder eine maschinell gefertigte verwendet. Des Weiteren benötigen wir noch 1/4 Liter Milch, 50 Gramm Marzipan, 40 Gramm Kokosflocken, eine Handvoll Rosinen oder wer sie lieber hat, wie ich zum Beispiel, Sultaninen, 2 Eier, eine Prise Salz, eine Packung Vanillezucker, etwas Zimt und zu guter Letzt Butter oder Margarine. Zunächst einmal müssen wir unsere Semmeln in Scheiben schneiden. Die müssen nicht so dünn sein, die können ruhig so dick wie euer kleiner Finger sein. Das Ganze geben wir dann in eine Schüssel und lassen es mal stehen. Dann nehmen wir unsere Milch und vermischen die mit Salz, dem Vanillezucker, dem Zimt und die Eier. Und das Ganze wird schön durchgemischt, am besten mit einem Schneebesen schön durchschlagen. Und die Mischung gießen wir dann über unsere Semmeln und lassen das für ca. 10 bis 20 Minuten schön durchziehen, also einweichen. Und während es durchzieht, sollte man die Masse immer wieder mal ein bisschen umrühren. Am besten mit einem Kochlöffel immer wieder mal umrühren. Nicht ständig, aber ab und zu mal durchrühren, damit die Flüssigkeit sich auch wirklich schön verteilen kann. In der Zwischenzeit schneiden wir das Marzipan in kleine Stücke und stellen es mal beiseite. Am besten in einer Schüssel. Und zu dem Ganzen kommt dann die Rosinen oder Sultaninen und die Kokosflocken. Das mischen wir wieder schön durch. Und wenn dann die Flüssigkeit in der Semmelmasse schön aufgesogen ist, nehmen wir eben diese Marzipan-Rosinen-Kokosmischung und mischen es unter unsere Semmeln. So, und jetzt brauchen wir eine Auflaufform und die wird eben mit der Butter oder der Margarine mal ausgestrichen. Und dann, wenn wir das gemacht haben, kommt unsere Semmelmasse hinein. Und jetzt müssen wir es nur mehr backen. Und zwar bei 180 Grad Ober-Unterhitze für so circa, ja, ich würde sagen, 25 Minuten. Danach sollten wir eine schön goldbraune Kruste haben und der Semmelschmarrn ist eigentlich schon fertig. Vor dem Servieren würde ich noch vorschlagen, den mit ein bisschen Staubzucker zu bestreuen. Und dazu zum Beispiel einen Zwetschgenröster oder ein Apfelkompott oder vielleicht auch ein Apfelmus zu servieren. Und fertig ist die Süßspeise. Ihr seht, ein wirklich einfach zuzubereitendes Gericht, das auch noch relativ schnell geht, geschmacklich aber ein totaler Traum ist, vor allem wenn man so wie ich auf Marzipan steht. Bevor ich zum Ende der Sendung komme, vielleicht noch eine kleine Information oder ein kleiner Teaser. Ich habe mir mal wieder neues Podcast-Equipment bestellt. Und das wird mir jetzt endlich ermöglichen, dass ich meine Interviewsachen für die Kategorie Nachgefragt so richtig angehen kann. Sprich, dass ich Interviews nicht nur, wie ich schon einmal gemacht habe, mit dem Kai vom Hobbykoch-Podcast über Skype, sondern dass ich auch die Leute in ihren Lokalen, in ihren Firmen oder generell sonst wo treffe und mit ihnen über kulinarische Themen plaudere. Und außerdem ermöglicht mir dieses neue, unter Anführungszeichen, Spielzeug vielleicht mal ein paar neue Sachen für den Podcast auszuprobieren. Apropos Podcast, beziehungsweise eigentlich mehr Website, diesbezüglich wird sich in absehbarer Zeit einiges ändern. Es wird aber vieles beim Alten bleiben, aber auch manches wird neu werden. Neugierig geworden? In einer der nächsten Folgen werde ich euch dann genau erklären, was denn so geplant ist, etc. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen des Semmelschmarrns. Sollten noch Fragen sein oder generell irgendwelche Ideen etc. Im Abspann erfahrt ihr, wie ihr mich kontaktieren könnt. Also dann, bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.